Die Delegation der DVRK erklärte am 13. Juni auf der Plenarsitzung der Tagung der zweiten Periode der Genfer Abrüstungskonferenz den Standpunkt der DVRK zum jüngsten erfolgreichen Testschuss der neu entwickelten Bodenseeflügelraketen der DVRK. Sie betonte wie folgt: Die Maßnahmen der DVRK zur Verstärkung der Verteidigungskraft sind die Ausübung des gerechten Souveränitätsrechts für die Verteidigung des Schicksals und der Souveränität der Nation und für den Schutz des Friedens in der Region angesichts der bösen, feindseligen DVRK-Politik der USA und ihrer atomaren Bedrohung und Erpressung, was von Jahrhundert zu Jahrhundert verdauert. Das ist ein legitimes Recht eines souveränen Staates, das niemand kritisieren darf. Die Zeit, wo die USA mit Willkür und Eigenmächtigkeit den anderen Ländern einseitig ihren Willen aufzwangen, ist bereits vorbei und die amerikanische Großtuerei, nur die schwachen Länder anzugreifen, ist nutzlos gegen die DVRK. Die USA sollen es klar begreifen, dass ihre militärischen Erpressungen und Sanktionen, ganz im Gegenteil, die Triebkraft für die weitere Verstärkung der atomaren Streitkräfte der DVRK geworden sind. Bis die USA und ihre Handlanger zur Vernunft kommen und eine richtige Wahl treffen, wird die DVRK weitere Maßnahmen zur Verstärkung der Verteidigungskraft wie die hohe Entwicklung der Atomstreitkräfte verschiedener Arten ergreifen.